Erstes Damaskus wird keine Stadt mehr sein. Es wird zu Ruinen werden. Zweiter, die Städte von Aram werden leer sein. Tiere werden dort leben. Niemand wird die Tiere stören. Dritter, die Festung in Ephraim wird zerstört. Das Reich von Damaskus wird enden. Die Menschen von Aram werden schwach sein. Das sagt Gott, der Herr. Vierter, an diesem Tag wird Jakob schwach werden. Sein Reichtum wird weniger. Fünfter, es wird sein wie bei der Ernte. Ein Mann schneidet das Getreide. Nur wenige Ehren bleiben übrig. Sechster, nur wenig wird übrig bleiben. Wie bei Olivenbäumen. Nur wenige Oliven bleiben oben und an den Ästen. Das sagt Gott, der Herr Israels. Siebter, an diesem Tag werden die Menschen zu Gott schauen. Sie werden den Heiligen Israels suchen. Achter, sie werden nicht mehr zu ihren Altären schauen. Diese Altäre haben sie selbst gemacht. Sie werden nicht mehr zu Götzenbildern schauen. Neunter, an diesem Tag werden Israels starke Städte leer sein. Wie die Orte der Heviter und Amoriter. Diese Orte waren leer, als Israel kam. Die Städte werden zur Wüste. Zehnter, du hast Gott vergessen. Er ist deine Hilfe. Du hast nicht an deinen Schutz gedacht. Darum pflanzt du fremde Pflanzen. Elfter, du pflanzt heute. Du schützt deine Pflanzen. Sie blühen schnell. Aber die Ernte ist weg. Es kommt ein Tag mit großem Leid. Zwölfter, hört. Viele Völker machen Lärm. Sie sind laut wie das Meer. Die Nationen machen Lärm. Sie sind laut wie große Wasser. Dreizehnter, die Nationen sind laut wie große Wasser. Aber Gott droht ihnen. Dann fliehen sie weit weg. Sie werden weggejagt wie Spreu im Sturm. Sie sind wie Staub im Wind. Vierzehnter, am Abend gibt es Angst. Vor dem Morgen sind sie weg. So geht es denen, die uns ausrauben.